Nacht in Berlin. Zwei Uhr nachts in Berlin. Tausend Lichter, sie brennen, leuchten für uns. Nacht in Berlin. Ich lauf durch die Straßen, nur das Handy bei mir. Eine Stunde für mich. Es wär schön, du wärst hier. Berlin, Berlin. Es wär schön, du wärst hier.